uns so lange auch nur einer von uns atmen kann, wird er diese Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen. Dann wird zur Trommel die Trommel kommen, zur Fahne die Fahne, dann wird zur Gruppe die Gruppe stoßen, zum Gau der Gau, und dann wird endlich diese gewaltige Kolonne der geeinte Nation nachfolgen, das früher zerrissene Volk. Viele Völker machten sich hier breit. Das Reise von ihnen war aus der Wild. Weiß was Engel auch, die mussten abgestehen. Parteigänge lang hier Arm und Gut. Es gab nicht und niemanden mit solchem Mut. Germanen war der Name dieser weißen Rasse. Und die linke Deutschland überfüllt mit kanadischen Massen. Ist die Herkunft von Sahnen stolz? Ist was jedes Strahlen treue? Zum Volk und zur Nation, Deutschland ist neue Rasse und Nation. Stolze Krieger waren unsere Ahnen, zogen durch die Welt mit ihren Fahnen. In tausend Gegend rein, da war es übergehrt. Die Wolfsgriff muss uns erschlagen mit dem deutschen Heer. Unsere weiße Rasse war auserkoren. Ja, ich war der Führer der Welt geboren. 1933 begann seine Zeit. Jeder Mensch auf Erden kannte das Großdeutsche Reich. Ja, das ist die Herkunft von Sahnen stolz. Ist fast wie eine Sahnentreue. Zum Volk und zur Nation, Deutschland und Feuerwehr, Rasse und Nation. Viele treue Männer hat den Nest geschworen. Es wollte zu kämpfen, die waren dazu geboren. Die zogen in den Krieg, gehorchten den Befehl. Es gab den Sieg, für Deutschland war ihr Ziel. Wir hauen Kinder für Land und Boden. Für den Führer, das haben sie geschworen. Ehre und Feuer, ein gebrannter Märzen. Ertrugen sie sich, waren das der Kerl eines Märzen. Garant des Friedens. Adolf Hitler! Sieg Hitler! Sieg Hitler! Sieg Hitler!